Die Funktionäre und Märkte gegen der Landwirtschaft in der DVJK erzielen zurzeit bei der Vorbereitung auf den Ackerbau im neuen Jahr große Erfolge. Sie haben in den ersten 2 Wochen landesweit den Plan für Düngemittelproduktion im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum vom Vorjahr mit 115%, den zur Beschaffung der Humanit-Rohstoffe und zur Bodenmelioration jeweils mit 117% übererfüllt.